Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Dear children, says verse 18, the end of the age is near. Liebe Kinder, steht in Vers 18, das Ende dieses Zeitalters ist nahe. You have heard that the Antichrist is arising. Ihr habt gehört, dass der Antichrist sich erhebt. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? That about 2000 years ago John wrote that. Dass Johannes dies vor 2000 Jahren geschrieben hat. Well, if the end was near 2000 years ago, well, guess how close it's now. Nun, wenn das Ende vor 2000 Jahren schon nahe war, rate mal, wie nahe es jetzt ist. Do you remember what Peter told us? Erinnerst du dich daran, was Petrus uns sagt? He said with God 1000 years is like one day. Er sagt, dass für Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind. John wrote this about 2000 years ago. Johannes schrieb dies vor 2000 Jahren. So 2 days ago from God's perspective the end was near. Aus Gottes Sicht war das Ende also vor 2 Tagen nahe. Now we are just minutes away before it's all over. Jetzt sind wir nur noch Minuten davon entfernt, dass alles vorbei ist. It's something that I really think we have to keep reminding ourselves. Ich denke wirklich, dass wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, that the whistle will blow and the game will be over. Dass der Schlusspfiff ertönen wird und das Spiel vorbei sein wird. I've asked this question many Christians all over the world and people don't seem to get it. Ich habe viele Christen auf der ganzen Welt eine Frage gestellt, aber die Leute scheinen sie nicht zu verstehen. And here is what I asked them. Ich habe sie Folgendes gefragt. I said, if Jesus would come to you right now, wenn Jesus jetzt zu dir käme, and if he would say to you that today at 3 o'clock in the afternoon will be your last moment on earth, und dir sagen würde, dass heute um 15 Uhr dein letzter Moment auf Erden wäre, would you continue to live your life exactly the way you're living it now? Würdest du dein Leben genauso weiterleben, wie du es jetzt lebst? Would you spend the money the way you spend it now? Würdest du das Geld genauso ausgeben, wie du es jetzt ausgibst? Or maybe I should say, would you handle money the way you handle it today? Oder vielleicht sollte ich fragen, würdest du mit Geld genauso umgehen wie jetzt? Would you save the way you save today? Would you invest the way you invest today? Würdest du so sparen wie jetzt? Würdest du so investieren wie jetzt? Would you pursue your career or would you work in your job the way you work today? Würdest du deine Karriere weiterverfolgen oder in deinem Job so arbeiten wie jetzt? I'm not sure if I ever met one person. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals jemanden getroffen habe, who sincerely said to me, you know, when I think about it, no, there's nothing that I would change. Der mir aufrichtig gesagt hat, wenn ich darüber nachdenke, nein, es gibt nichts, was ich ändern würde. Most people, they would do things differently if they know it's the last 5 hours they have to live on Earth. Die meisten Menschen würden einiges anders machen, wenn sie wüssten, dass sie nur noch 5 Stunden zu leben hätten. But the Bible tells us that the end is near. We have to keep reminding ourselves. Die Bibel sagt uns jedoch, dass das Ende nahe ist. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Sometimes I think about some of my friends. Manchmal denke ich an einige meiner Freunde, who don't enjoy life, die ihr Leben nicht genießen, but have a lot of money, aber viel Geld haben, because they've invested it all, weil sie alles investiert haben. It's all like investing, investing, investing, that one day I can have more. Für sie dreht sich alles ums Investieren, Investieren, Investieren, damit sie eines Tages mehr haben können. So what is if the end is over for you today? Was ist, wenn dein Leben heute vorbei wäre? Then whose will your investment be? Wem würde dann deine Investition zugutekommen? Well, look, I'm not telling you invest or not invest, that you have to know. Ich sage nicht, dass du investieren oder nicht investieren sollst. Das musst du selbst entscheiden. But I'm telling you that the Bible tells us we should think about the end is near. Aber ich sage dir, dass wir laut Bibel an das nahe Ende denken sollten. And the Antichrist, which means the one who comes instead of Christ, he's arising. Und dass der Antichrist, das heißt derjenige, der anstelle von Christus kommt, sich erhebt. Here John says. Johannes sagt. And in fact, many enemies of Christ have already appeared. Und in der Tat sind bereits viele Feinde Christi erschienen. And this is how we know that we are living in the closing hour of this age. Und daran erkennen wir, dass wir in der letzten Stunde dieses Zeitalters leben. I don't like here and I don't agree here how the Passion translates this. Mir gefällt nicht, wie die Passion Übersetzung dies übersetzt und ich stimme dem auch nicht zu. And I will tell you which part I don't like. Ich sage dir, welcher Teil mir nicht gefällt. Here the Passion says that we heard that the Antichrist is arising, and in fact many enemies of Christ have already appeared. Hier heißt es in der Passion-Übersetzung, ihr habt gehört, dass der Antichrist sich erhebt, und in der Tat sind bereits viele Feinde Christi erschienen. Because in the original Greek, the word Antichrist and what the Passion says here, enemies of Christ, is the exact same word. Im griechischen Originaltext ist das Wort Antichrist und das, was die Passion-Übersetzung mit Feinde Christi übersetzt, genau dasselbe Wort. So I don't believe that it actually means enemies of Christ, but it means many people with the spirit of Antichrist. Ich glaube also nicht, dass es tatsächlich Feinde Christi bedeutet, sondern viele Menschen mit dem Geist des Antichristen. The Antichrist. Let's talk about this for a moment. Reden wir einen Moment darüber, was Antichrist bedeutet. If you look in the original Greek, wenn man sich das griechische Original anschaut, the word Antichrist is a compound word. So ist das Wort Antichrist ein zusammengesetztes Wort. Just like in English, anti and Christ. Genau wie im Deutschen, anti und Christ. But you see, the word anti does not simply mean against. Das Wort anti bedeutet nicht einfach gegen. Or like the Passion says here, an enemy of Christ. Oder wie es in der Passion-Übersetzung heißt, ein Feind Christi. One of the meanings of the Greek word anti is instead of. Eine der Bedeutungen des griechischen Wortes anti ist anstelle von. And we know exactly that the Antichrist is coming instead of Christ. Und wir wissen genau, dass der Antichrist anstelle von Christus kommt. He will be the one who will stand up and say, guys, there is a mess in this world and I can actually bring peace and bring a solution. Er wird derjenige sein, der aufsteht und sagt, Leute, es herrscht Unordnung in dieser Welt und ich bin derjenige, der Frieden und eine Lösung bringen kann. I am taking the place of Christ. Er wird also den Platz Christi einnehmen. I had a student of the EPS tell me the very first year of the EPS. Im ersten Jahr der EPS hatte ich einen Studenten, der sagte, he said, Reinhard, I suddenly had this thought. Reinhard, mir kam plötzlich der Gedanke, that when the Antichrist is going to come, most Christians will follow him blindly. Dass die meisten Christen dem Antichristen blind folgen werden, wenn er kommt. I said to this friend of mine, how can you say that? Ich sagte zu diesem Freund, wie kannst du so etwas sagen? And you know what he told me? Weißt du, was er mir antwortete? He said, they are following their pastors and leaders blindly today. Er sagte, sie folgen heute schon blind ihren Pastoren und Leitern. So they are already setting themselves up for following the Antichrist blindly too. Sie bereiten sich also bereits darauf vor, auch dem Antichristen blind zu folgen. If you are a leader, allow me to warn you. Wenn du ein Leiter bist, möchte ich dich warnen. Do everything never to act in the spirit of Antichrist. Tu alles, um niemals im Geiste des Antichristen zu handeln. You act instead of Christ in the lives of people. Was bedeutet, dass du im Leben der Menschen anstelle von Christus handelst. You are not the solution of the people. You are not the savior of the people. Du bist nicht die Lösung für die Menschen. Du bist nicht der Retter der Menschen. You can't stand between God and the people. Du kannst nicht zwischen Gott und den Menschen stehen. That's the spirit of the Antichrist. Das ist der Geist des Antichristen. A true leader, a true pastor will always do everything to push people to Christ and away from himself. Ein wahrer Leiter und ein wahrer Pastor wird immer alles tun, um die Menschen zu Christus zu drängen und weg von sich selbst. But if you are a Christian and not a leader, wenn du ein Christ und kein Leiter bist, follow Christ, never follow man. Folge Christus, folge niemals Menschen. Because it's too dangerous to also then follow the Antichrist. Denn die Gefahr ist zu groß, dass du dann auch dem Antichristen folgst. I'll see you tomorrow. Bis morgen.